spürt die ihn, sag so ja un, ur mat foje mos gefrig, so du a schon heim van nont, die spürt die ihn, sag dat schmo ja un, ur mat foje mos gefrig, so du a schon. Spirit in hand, smoke it through your planet moon. Smoke it through your.